Ihr seht hier einen Durchgang mit drei spiegelnden Fenstern. Täglich gehen die Menschen hier durch. Ein Durchgang von der Straße zum Garten, vom Einkaufen zum Wohnen, vom Lärm zur Ruhe. Der Durchgang wirkt nicht sonderlich gestaltet, aber irgendjemand muss eines Tages die Farbe der Wände ausgesucht haben. Auch die Fenster sind irgendwann mit eben diesen weißen Rahmen produziert worden. Aber ihre schwarzen Spiegel wirken fast wie eine künstlerische Intervention. Das Rätsel dieses Durchgangs, dieser kleine Schatz, wird sich durch eine Übung enthüllen, die ich euch bitte nun zu machen. Ich werde euch Bewegungen vorschlagen, die ihr bitte nachmacht. Ihr werdet mit eurem Körper Buchstaben bilden. Diese Buchstaben ergeben ein Wort. Mit diesem Wort geht ihr dann zu dem Buchladen Lüdemann vor dem nächsten Durchgang Richtung Dirksstraße. Dort werdet ihr das Wort wiedersehen, auf einem Buch. Wir suchen den ersten Buchstaben des folgenden Wortes auf diesem Buch. Nun aber zuerst einmal das Wort, das ihr mit eurem Körper bilden könnt. Hört ihr meine Stimme und steht in der Fährstraße? Dann kommt in den Durchgang neben den Tropical Shop. Dort hängen drei Spiegel, in denen ihr die Buchstaben besser erkennen könnt. Stellt euch bitte so vor eines der drei Fenster, dass ihr euch mit dem ganzen Körper gut sehen könnt. Die Beine stehen parallel. Lasst beide Arme hängen. Schaut euch an. Hebt den rechten Arm zur Seite, dass er einen rechten Winkel zu eurem Körper bildet. Nehmt nun den linken Arm vor den Körper und zieht ihn so weit nach rechts über den Bauch, dass die Hand bis zum Unterarm über den Körper parallel zum rechten Arm hinausschaut. Welchen Buchstaben bildet ihr? Lasst die beiden Arme wieder hängen. Streckt bitte das rechte Bein nach rechts, so dass ihr einen Winkel bildet. Das linke Bein bleibt gerade. Zieht nun die rechte Hand an der Seite hoch, die Hand bleibt am Körper. Wenn ihr die Hüfte erreicht habt, stellt die Hand mit durchgedrückten Fingern waagrecht zum Körper. Nur die Fingerspitzen berühren noch die Hüfte. Ich wiederhole das noch einmal. Zieht die rechte Hand an der Seite hoch, die Hand bleibt am Körper. Wenn ihr die Hüfte erreicht habt, stellt die Hand mit den durchgedrückten Fingern waagrecht zum Körper, nur die Fingerspitzen berühren noch die Hüfte. Schaut in den Spiegel. Ihr seht den zweiten Buchstaben des Wortes. Geht bitte in die Ausgangsstellung zurück. Wenn ihr dies auf der Straße hört, kommt bitte in den Durchgang und stellt euch vor einen der drei Spiegel, dass ihr euch ganz seht. Hebt nun beide Arme so über den Kopf, bis sich die Handflächen berühren. Drückt die Arme so weit wie möglich durch, werdet ganz gerade. Welchen Buchstaben bildet ihr? Geht bitte in die Ausgangsstellung zurück. Die Beine sind parallel, die Fußspitzen zeigen zu den Spiegeln, eure Arme hängen herunter. Hebt nun den rechten Arm zur Seite, dass er einen rechten Winkel zu eurem Körper bildet. Nehmt nun den linken Arm vor den Körper und zieht ihn so weit nach rechts über den Bauch, dass die Hand bis zum Unterarm über den Körper hinausschaut. Stellt nun den rechten Fuß nach rechts, das Bein bleibt gerade. Welchen Buchstaben bildet ihr? Dreht euch nun seitlich zu dem Spiegel, sodass die rechte Schulter dem Spiegel zugewandt ist. Nehmt den rechten Arm nach hinten, winkelt ihn etwas an. Verlagert euer Gewicht auf das linke Bein. Hebt nun den rechten Fuß nach hinten, bis eure Hand euren Fuß zu fassen kriegt. Verliert nicht das Gleichgewicht. Steht ganz gerade. Der rechte Oberschenkel ist senkrecht. Euer rechter Arm, euer Unterschenkel und euer Körper bilden den Buchstaben. Es ist der vierte des Wortes, das ihr gerade sucht. Welchen? Geht bitte in die Ausgangsstellung zurück. Die Beine sind parallel, die Fußspitzen zeigen zu den Spiegeln, eure Arme hängen herunter. Hebt nun den rechten Arm zur Seite, dass er einen rechten Winkel zu eurem Körper bildet. Nehmt nun den linken Arm vor den Körper und zieht ihn so weit nach rechts über den Bauch, dass die Hand bis zum Unterarm über den Körper hinausschaut. Stellt nun den rechten Fuß nach rechts, das Bein bleibt gerade. Welchen Buchstaben bildet ihr? Habt ihr das Wort gefunden? Dann geht mit ihm zur Buchhandlung Lüdemanns. Wenn ihr aus dem Durchgang kommt, rechts nur ein paar Häuser weiter. Im rechten Schaufenster findet ihr einige Biografien und auf einem der Bücher das Wort, das ihr gerade mit eurem Körper gebildet habt. Wir suchen den ersten Buchstaben des darauffolgenden Wortes. Ich wiederhole. Den ersten Buchstaben des Wortes, das auf das von euch gebildete folgt. Viel Glück!